und schaust aus meinen Augen, jetzt komme ich raus, schnell und raus, ich komm wie die Nacht auf der Haut. Ich bin die Katze und du bist die Maus, du bleibst geil und gleich als in der Zeit, wo ich dich kennengelernt hab. Für dich hab ich noch mehr als eine Frage. Wenn du mich erinnerst, dann weißt du, was ich sag. Immer, immer, immer bist du in meiner Erinnerung. Ich hab die Wörter, hab die Stimme und komm, komm mal mit. Bleib in der Sicht, ich weiß, wie du heißt und vielleicht, was du sagen willst. Wie ein Tsunami komm ich an dich, mein Name ist Kami. I'm coming, coming back to Cali. Voz inmortal, bebiendo del cáliz, volando alto como la torre de París. A mis amigos, esta tarde que brilla el sol, solo dime, mi hermano Pitman se inspira. Todo el tiempo es tu best to me. Mil wenn du mich anschaust, du bist so geil. Warm und geil, das könnte mir nie einer